alle Hoffnung, dass die Theorie noch ein erlösendes Wort bringen kann, muss dem Erdboden gleichgemacht werden. Theorie ist keine Lebenshilfe und kein Ersatz für in Vergessenheit geratene Kulte und Ideologien.